Ich lebe, ich wohne in einem Kino. Lach nicht. Von Xanadu und Rosebud und wehende Blätter in lautloser Perfektion fülle ich meine Einkaufstaschen mit königsblauem Samt, Cinema für 12 Franken und einer Videothek, in der ich alte Männer in verlorener Manier antraf. Hey, ihr Aprikosenmänner, jetzt kommt die Zeit, in der sich für euch alles ändert. Im Cinema, meinem Zuhause, nahm ich Platz auf staubigen Sitzen mit Butterflecken. Mein Vater war Ticketkontrolleur und meine Mutter das Stunt-Double von Grace Kelly. Immer nur Tee ist doch langweilig. Ich möchte ausnahmsweise mal Cherry Coke trinken und in Hollywood sein. Ich wurde geboren auf einer Filmrolle und werde auf meiner Schreibmaschine sterben. Mit Greenwood in den Ohren und dem Gedanken, dass der Bundesrat hätte schneller reagieren können. Fuck 2021. Oder wir heiraten, tanzen auf dem Tisch, an den Schuhen matschige Bananen, bis wir umfallen und uns das Genick brechen. Ich rufe an, aus meinem Kino, versprochen, sobald ich einen Ort gefunden habe, an dem ich Empfang habe.